der Sommer fängt erst richtig an. Yes! Thank you. 21.30 Uhr, H3 Radioservice, A3 Frankfurt Richtung Würzburg. Die Ausfahrt Frankfurt Süd ist bis Montagmorgen 4 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Ausweichempfehlung das Frankfurter Kreuz bzw. das Offenbacher Kreuz. Main-Kinzig-Kreis, die Bundesstraße 521 ist in der Ortsdurchfahrt von Schöneck-Büdesheim wegen einer Veranstaltung bis 22.30 Uhr gesperrt. Und weiter geht's mit Sven Fate. 3 Club Night mit Sven Veit. We'll be right back. 22 Uhr, HR3 Radioservice mit folgender Meldung. A3 Frankfurt Richtung Würzburg. Wegen Bauarbeiten ist die Ausfahrt Frankfurt Süd bis Montagmorgen 4 Uhr gesperrt. Ausweichempfehlung, das Frankfurter Kreuz bzw. das Offenbacher Kreuz. Und noch eine Meldung vom Main-Kinzig-Kreis. Die Bundesstraße 521 ist in der Ortsdurchfahrt von Schöneck-Büdesheim wegen einer Veranstaltung bis 22.30 Uhr gesperrt. Und weiter mit Sven Fate. We'll be right back. Club Night mit Sven Feld. Ich schwitze hier im Studio. Wow, wow, wow, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Letztes Wochenende haben wir eine riesen Schlammschlacht gehabt. Auf der Schlammflower. Später dann in Hanau, richtig bei Sonne, blauem Himmel, im Family Park, richtig ab. Ich meine, Sunflower war auch gut gewesen, aber es war einfach viel zu matschig. Und ich muss sagen, ihr wart alle großartig im Tresor Park. Es hat auch richtig Spaß gemacht wieder mit euch. Freitag ist schon wieder Tunnel Rave. Mit Bandulu live on stage. We'll be right back. Club Night mit Sven Veth heute Abend. Thank you. Sven Veit. Das sind die neuen Remixe von Speedy J. Das ist einer davon. Uhr, 2 Minuten, HR3 Radioservice, Autobahn A3, Frankfurt Richtung Würzburg. Wegen Bauarbeiten ist die Ausfahrt Frankfurt Süd bis Montagmorgen 4 Uhr gesperrt. Ausweichempfehlung: das Frankfurter Kreuz bzw. das Offenbacher Kreuz. Und noch eine Meldung aus dem Landkreis Groß-Gerau: wegen einer Veranstaltung in Gernsheim erhebliche Behinderungen auf den Bundesstraßen 44 und 426.

heiße Nacht. Wir sehen uns am Freitag im Omen. Was erzähle ich im Tunnel? Tunnel Rave. I'm schöne Nacht. Bis nächsten Freitag im Tunnel mit Bandulo live on stage.